Es ist 6 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Regina Münch. Guten Morgen. Wir sind in der und vor der ernstesten Lage der ganzen Pandemie. CDU-Präsidiumsmitglied Röttgen wirft seiner Partei Fehler in der Corona-Bekämpfung vor. Im WDR-Fernsehen forderte er einen härteren Lockdown. Wir haben kurzfristig eigentlich nur eine Möglichkeit, die Einschränkung der Mobilität. Die Bürger verdienen Ehrlichkeit, das honorieren sie, das haben sie gezeigt. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich gestern angesichts der steigenden Corona-Infektionen für verschärfte Maßnahmen ausgesprochen. Wenn wir die Zahlen nehmen, brauchen wir eigentlich noch mal 10, 14 Tage mindestens richtiges Runterfahren unserer Kontakte, unserer Mobilität. Dann könnten wir anschließend genau diese Öffnungsschritte gehen, die wir jetzt in Städten, in Regionen mit niedriger Inzidenz wie in Tübingen ja jetzt schon sehen. Auch aus der Wirtschaft gibt es Forderungen nach einem kurzen, harten Lockdown. Gesamtmetallpräsident Wolf sagte der Bild am Sonntag, dies sei besser, als über Monate keine klaren Strukturen zu haben. Die Bergung des riesigen Containerschiffs im Suezkanal in Ägypten dauert an. Seit Dienstag blockiert es einen der wichtigsten Seewege der Welt. An beiden Enden des Kanals stauen sich hunderte Schiffe. Thilo Spanheel, WDR Kairo. Mehrere Länder haben bereits ihre Unterstützung angeboten. Auch die USA haben sich bereit erklärt, Spezialgerät in die Region zu schicken. Derzeit entfernen Schwimmbagger Sand unter dem Frachter, während Schlepper versuchen, das Schiff in die richtige Lage zu schieben. Unterdessen hofft die niederländische Bergungsfirma, das festsitzende Schiff bis zum Wochenbeginn wieder frei zu bekommen. Laut dem Firmenchef Peter Berdowski seien die Voraussetzungen dafür stärkere Schlepper, erfolgreiche Baggerarbeiten und die Flut. Die könnte am Montag aufgrund des Vollmonds besonders stark ausfallen und den Bergungskräften vielleicht in die Karten spielen. Weitere Meldungen im Überblick. Die Militärchefs mehrerer Länder haben die Gewalt der Militärjunta in Myanmar verurteilt. In einer Erklärung, unter anderem aus Deutschland, den USA, Großbritannien und Japan, heißt es, Militär sei da, um das Volk zu schützen, nicht um es zu verletzen. Gestern wurden in Myanmar mehr als 100 Demonstranten getötet. Am Flughafen Düsseldorf könnte es heute Morgen zu Verzögerungen bei der Passagierabfertigung kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte aufgerufen, zwischen 4 und 9.30 Uhr zu streiken. Hintergrund ist ein Tarifstreit. Verdi fordert vom Passagierabfertiger AHS neue Verhandlungen und höhere Löhne für die Mitarbeiter. In Deutschland und dem Rest der EU gilt wieder die Sommerzeit. Die Uhren sind in der Nacht von 2 Uhr um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt worden. Zwar hat das EU-Parlament ein Ende der Zeitumstellung beschlossen, eine Entscheidung durch die Mitgliedstaaten im Europäischen Rat ist aber nach wie vor nicht in Sicht. Cosmo aus der Region. In Lünen im Kreis Unna findet am Vormittag die bisher größte Gebäudesprengung des Jahres statt. Drei Bauwerke des stillgelegten Kohlekraftwerks von Steag werden dem Erdboden gleichgemacht. Kai Bandermann aus Lünen für WDR aktuell. 420 Kilogramm Dynamit hat der Sprengmeister in 2100 Bohrlöcher am alten Stehrkraftwerk in Lünen gefüllt. Das soll reichen, um das große Kesselhaus aus Stahl, den 110 Meter hohen Kühlturm und den höchsten Schornstein umzulegen. Dieser 250 Meter Kamin ist dabei die größte Herausforderung. Er wird mit einer Art Doppelsprengung zunächst etwa in der Mitte gekappt und dann unten der Sockel weggesprengt. Das Gelände in Lünen ist für die Sprengung weiträumig abgesperrt. Ordnungskräfte stehen an den besten Aussichtspunkten, um Trauben von Schaulustigen oder Hobbyfotografen zu verhindern. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute Vormittag viele Wolken, aber meist trocken. Zwischen Eifel und Siegerland zeitweise sonnig. Am Nachmittag vom Münsterland bis zum Mindener Land etwas Regen. Etwas milder als gestern. In Winterberg bis 9 Grad, in Bielefeld bis 12 und maximal 14 Grad in Duisburg. Morgen erst noch ein paar Wolken, dann verbreitet sonnig bei 14 bis 21 Grad. Das war WDR aktuell. Cosmo. Der Sound der Welt. Frente al espejo susurrando ya no quiero más. Decidí volar sin ti, disfrutar mi soledad. Que hoy no te quiero más, no. Estoy cansada de escuchar que cambiarás. Tu hipocresía no me va. Yo ya no te espero, calla.

Fait pour accompagner les êtres humains dans leur quête spirituelle. Cosmo, der Sound der Welt. Não em outra pessoa e a vida continua.

Jaya Bolimia. C'est ça qui a fait moi sentir comme moi bien Léa. Ça m'a qu'à sentir qu'à lever l'esprit moi. Non seul, non seul, m'en pas tout seul. Tché solide, grip dans tché pour faire ça fait moi. Chaque jour c'est un lot chimé. Mais m'en kaba Jaya Bolimia. Tché m'berette, pas moli, c'est moli à qui est. M'en peut pas imaginer un lot rêve. En l'autre sang, en l'autre man, en l'autre l'univers. Mon cas de chien, pas ni plaire. La paix en dit dans chez moi, et m'en les ouais clair. Et m'en la et puis tout une fois ça là. On n'y même pas essayé, chien, ben moi en bas. Quitter l'amour, oui, j'y sens l'air. Mon cas de chien, à Bolimé. Tell you about my girlfriend Mona Lisa. She let somebody take a picture so she could be a fashionista. She said she wanna be a model, but what she wanna be a model for? She told me that she wanna travel, walk the rumors in Milano. But I told her that I loved her, adored her. I need her, my Lisa. She told me trust her. I want her, I wanna trust her. And I don't know why it hurts me, hurts me, hurts me. I get jealous when she working, working, working. All the fellas, they be looking, looking, looking. They looking at my Lisa, Lisa, Lisa. About my baby Mona Lisa. She told me that I'm acting crazy,

cabeça não visa, quem faz a divisa, quem fica de cima e não vê, fica de cima e não vê, não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer, não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Aniquila, aniquila o sofrimento da família, a energia da família 100% positiva. Não esqueça que tem poder para mudar o mundo, você tem poder para mudar o mundo, que a superficial vai ficar mais profundo pra se ver, pra flutuar. Fazia o papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno pro homem de Neandertal. A pedra lascada no papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno. Oh, minha rosa, meu coração não é bola de cristal. Oh, minha rosa, o meu coração não é bola de cristal. Tem quem banalizar, quem passa no visa, quem faz a divisa, quem fica de cima e não vê, fica de cima e não vê, não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer, não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Yeah. Aniquila, aniquila o sofrimento da família, a energia da família 100% positiva. Não esqueça que tem poder para mudar o mundo, você tem poder para mudar o mundo, que a superficial vai ficar mais profundo pra se ver, pra flutuar. Pra flutuar, pra flutuar, pra flutuar. Am Anfang war fremd für sie, hat sich verändert, ihr wird jetzt zur Normalität. Spreche ein Hostergebet, halte den Blick auf den Weg. Ich habe Methoden, ich habe Dämonen, sie fragen mich, wohin es geht. Es geht hoch, hoch, hoch, es geht hoch. Spiel gewonnen, geht hoch. Siehst du, Bombe geht hoch. Stürme die Treppe, geht hoch. Hoch, hoch, geht hoch. Viele der Schwestern Gelehrte, wir wurden viel zu oft schlechter bewertet. Es hat verletzt, dann hat es abgehärtet. Aber guck, wie gelassen. Wir sind gesegnet, man guckt, wie wir krassen. Wir legen vor, sie benutzen die Sachen. Ihnen wird langsam bewusst, was sie machen. Bewusst, was wir machen, jetzt guck, was wir machen. Hoch, hoch, es geht hoch. Spiel gewonnen, geht hoch. Süße Bombe geht hoch. Stürme die Treppe, geht hoch. Hoch, hoch, geht hoch. Hoch, hoch, es geht hoch. Dann kein Merengue, krieg ein Kopf, bevor ich penge. Keiner fickt mit meinem Pengame. MC hoch 2, du weißt Endgame. M im Dreieck, mein Emblem. Die, die wissen, empfehlen, Bruder MEG. Flow swing wie ne MPC. Guck, wie ich strahle, LED. Naija Druckwelle, NDW. Hey, bin stolz auf die Wurzeln. War noch im Lager vor kurzem. Mobilisierte die letzten Ressourcen. Halte durch, bis ich durch bin. Hey, geht hoch, hoch, hoch, es geht hoch. Spiel gewonnen, geht hoch. Siehst du, Bombe geht hoch. Stürme die Treppe, geht hoch. Hoch, hoch, geht hoch. Hoch, hoch, es geht hoch. Hoch, hoch, geht hoch. Yeah, yeah, yeah. Nummer 1, G-A-M-E. Wächst kein Gras, wo ich längst geh. Maske schneidert, da kennt ihr. Könnte live spielen in Wembley. Mega Mac oder M-E. Gut im Block wie die Kembe. Student der Straße, kein NC. M-O-A-B-I-T. Timari qui rêve, il rêve la Réunion. Timari qui rêve, les sortes d'un béton. Timari qui rêve, il rêve la Réunion. Timari qui rêve, les sortes d'un béton. Timari qui rêve, ni décane la déan, sauf pour faire caillon, pour vivre d'un kéan. Timari qui rêve, ni détac la langue. Nous bon maman, maloya descend. Timari qui rêve, il rêve la Réunion. Timari qui rêve, il saute d'un béton. Timari qui rêve, il rêve la Réunion. Timari qui rêve, il saute d'un béton. Timari qui rêve, ni décane la terre. Pour nous plantes de riz, pour nous plantes de grains. Même sans sa maille, bon nous qu'un manzé, au lexique nous dé, sans sa fin langue, Timari qui lève, là au bras pondou, Timari qui lève, au son is animaux, Timari qui lève, là au bras pondou, Timari qui lève, au son is animaux. Hop, les bouliers, c'est l'idée. Thank you. petit mari qui lève, des fanas la pluie, pour qu'il son carreau, petit piment oiseau, petit mari qui lève, même si les gars pris, même si le soleil là, pour fatiguer, petit mari qui rêve, il rêve la réunion, petit mari qui rêve. Sort d'un béton, tu maries qui rêve, il rêve la réunion.